1b und 1c. Hallo? Grüß dich, Najim. Hi, Maike. Wie geht's? Ich wollte dich schon die ganze Zeit anrufen. Schön von dir zu hören. Ja, finde ich auch. Wie geht's dir so? Naja, nicht so besonders. Was ist denn los? Ach, weißt du, im Büro läuft es nicht so gut. Ich habe einfach viel zu viel Arbeit. Es ist jeden Tag so viel zu tun. Obwohl ich an manchen Tagen fast 10 Stunden arbeite, sind die Aufgaben einfach nicht mehr zu schaffen. Ich mache andauernd Überstunden und sehe meine Kinder fast nur noch am Wochenende. Das nervt mich. Und ich bin sehr erschöpft. Oh je, das tut mir leid. Und was willst du jetzt machen? Ich schaue mich momentan nach Stellen um und hoffe, dass ich bald etwas anderes finde und hier bald kündigen kann. Wow. Hast du dir das gut überlegt? Ich meine, du hast ja immerhin einen sicheren Job und dein Gehalt ist auch ganz gut, oder? Ja, schon. Aber glaub mir, die Arbeitsbedingungen sind einfach unerträglich geworden. Es ist einfach zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Die Stimmung im Team ist sehr schlecht. Und seit wir keine eigenen Büros mehr haben, ist es noch schlimmer. Im Großraumbüro kann man sich kaum noch konzentrieren, weil man jedes Telefongespräch der Kolleginnen und Kollegen mithört. Alle sind gestresst. Das klingt ja echt nicht gut. Kannst du nicht mal mit deinem Vorgesetzten über die Probleme reden? Du, das habe ich schon mehrmals versucht. Mit meinem Chef lässt sich einfach nicht vernünftig reden. Er kann nicht gut kommunizieren. Wenn er wütend ist, schreit er uns sogar an. Außerdem gibt es starke Hierarchien in der Firma. Die Führungskräfte treffen alle Entscheidungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben keine Chance mitzubestimmen. Wem das nicht gefällt, der kann gehen. Das hat er neulich sogar ganz offen gesagt. Ich nehme an, du kannst dir vorstellen, dass ich wenig Lust habe, in so einem Umfeld weiterzuarbeiten. Die Situation ist einfach nicht akzeptabel. Ja, das kann ich verstehen. Dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn du dir einen anderen Job suchst. Ja, das denke ich auch. Außerdem bin ich ja nun auch schon seit 7 Jahren in der Firma. Vielleicht ist es einfach mal Zeit für eine Veränderung. Und hast du schon Bewerbungen geschrieben? Ja, mehrere. Und am Dienstag habe ich sogar mein erstes Vorstellungsgespräch. Gratuliere! Bei was für einer Firma denn? Bei einem kleinen IT-Unternehmen. Und die Stellenanzeige klingt toll. Es gibt flexible Arbeitszeitmodelle, das heißt, man kann auch mal von zu Hause im Homeoffice arbeiten. Und außerdem ist die Firma in meiner Nachbarschaft. Ich müsste dann nicht mehr jeden Tag mit dem Auto 2 Stunden hin und her durch den Berufsverkehr fahren, weil das Büro gut mit dem Fahrrad erreichbar ist. So könnte ich endlich wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Wow, das klingt echt gut. Ich drück dir fest die Daumen. Danke, danke. Aber jetzt erzähl du mal. Wie geht's dir? Ach, mir geht's ganz gut. Timo und ich haben neulich...